sich zur letzten Zeit entsetzet, und wenn ein kalter Todesschweiß die schon erstarrten Glieder netzet, wenn meine Zunge nichts als nur durch Seufzer spricht und dieses Herz bricht, genug, dass da der Glaube weiß, dass Jesus bei